die Kommunistische Partei Deutschlands. Als deren Vertreter in Altona ich hier spreche, hat wieder einmal erlebt, wie von der SPD das klassenlose Proletariat hinters Licht geführt wird. Aber der Organisation soll ausbügeln, was ein unfähiger SPD-Bürgermeister zur Sache. Zur Sache. Aber Herr SPD-Genosse Gorreis, Sie haben doch verboten, dass zur Sache geredet wird. Dass über den Blutdurst der hiesigen Polizei geredet wird. Dass in 10.000 Gefängnissen Hunderttausende von Arbeitern schmachten, in Gefängnissen der Bourgeoisie hereingebracht durch die Sozialdemokratie. Ich entziehe Ihnen das Wort. Das klassenbewusste Proletariat lehnt den Novembersozialismus ab. Er ist der wahre Handlanger der Bourgeoisie, der roten Henkersknechte am entrechten Arbeiter. Bodenmeister, führen Sie den Herrn hinaus. Hoch die Sowjetrepublik! Hoch die Weltrevolution! Halb amüsiert, halb verschreckt hat die Runde den kurzen Hahnenkampf zwischen Hellrot und Dunkelrot verfolgt, der gewirkt hat wie ein Fanfarenstoß. Jetzt prasseln die Wortmeldungen. Den Boykott ignorieren, mit den Bauern umgehen, als sei nichts geschehen. Der Herr Bürgermeister Gareis mag es drehen und wenden, wie er will. Auch wenn er den Boykott als manipuliert, als übereilt und gedankenlos beiseite schieben will, die Stadt hat ihre Mitschuld an jenem unerquicklichen Montag. Auf die Bauern zugehen, ihnen entgegenkommen, ja, sich mit ihnen versöhnen. Dann fällt das Stichwort Versöhnungskommission. Eine Kommission? Da kann ich nur warnen, meine Herren. Mit wem sitzen Sie denn da zusammen? Mit den Bauernführern, die sich aus der Sache nur ihre Riemen schneiden wollen. Ich bitte um Abstimmung. Wer für die Kommission ist, hebe die Hand. Ja, hier. Ganz klar. Hier. Eindeutig. Danke. Wer ist dagegen? Ja. Ja, Herr Bürgermeister. Ich anerkenne das Resultat. Und ich schlage vor, Herr Bürgermeister Gareis zum Führer der Kommission zu wählen. Lehne ab. Und die weiteren Wahlen, meine Herren, bitte ich doch an einem anderen Ort vorzunehmen. Ich möchte nicht, dass eine Sache, die ich von Grund auf missbillige, in meinen Amtsräumen durchgeführt wird. Zu deutsch? Wenn es nicht nach dem Kopf von Herrn Gareis geht, wird man hinausgeworfen. Ganz richtig, Herr Medizinalrat. Ich werfe hinaus. Guten Tag, meine Herren. Er bleibt noch ein paar Minuten allein zurück. Nein, er hat keine Schlacht verloren. Nur ein Vorhutgefecht. Nie wird er eine Schlacht verlieren, komme, was da will. Hans Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Hörspiel in 5 Teilen von Gerhard Rentsch. 2. Teil. Es spielten Bürgermeister Gareis, Dieter Mann. Lokalredakteur Stuff, Hilmar Eichhorn. Annoncenwerber Tredub, Jörg Schüttauf. Elise Tredub, Susanne Barth. Henning Schimke. Graf Bandeko, Manfred Kiedorf, Pattberg, Schriftleiter, Uwe Friedrichsen, Oberinspektor Frerksen, Werner Eichhorn, Regierungspräsident Temporius, Jürgen Thormann, Kriminalkommissar Tunk, Edgar Kühlow, Gefängnisdirektor Joachim Tschocke, Schupo, Wolf-Dieter Link, Pikbusch, Faktotum, Friedel Mare, Staatssekretär Scholz, Peter Gröger, Staatssekretär Homberg, Lothar Blumhagen, Bentin, Helmut Lange, Chefredakteur Heinsius, Manfred Steffen, Journalist Axel Thielmann, Keding, Horst Rehberg, Oberlandjäger Zedis, Siegfried Worch, Frau Zedis, Ingrid Hille, Tabakhändler Wolfgang Jakob, Dr. Hüppchen, Götz Schulte, Dr. Linau, Gerd Gütschow, Matthies, Peter Rauch, Erzähler Otto Sander. In weiteren Rollen Klaus Bielk, Olaf Burmeister, Heide Kipp, Wolf-Dieter Link und Lutz Riemann. Dramaturgie Thomas Fritz,